Es ist 11 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Klaas Büker, guten Tag. Trump nach Treffen mit Putin unter Beschuss. ThyssenKrupp will Zerschlagung verhindern. Das Wetter oft sonnig bis 30 Grad. US-Präsident Trump ist zufrieden, wie das Treffen mit Russlands Präsident Putin gestern gelaufen ist. Zu Hause in den USA sieht man das anders. Da hagelt es sogar aus den eigenen Reihen heftige Kritik. Trump habe sich in der Russland-Affäre zu dicht an die Seite Putins gestellt, heißt es. Mehr dazu von Dirk Zeitler. Putin hatte bei der Pressekonferenz mit Trump jede Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 dementiert. Für Empörung sorgt in den USA, dass Trump sich nicht auf die Seite der US-Geheimdienste gestellt hat, die genau davon überzeugt sind. Die Reaktionen in den USA sind entsprechend. Politiker in Washington beschreiben Trumps Auftreten mit Worten wie beschämend, schändlich, verräterisch oder schwach. Das Echo in Deutschland geht eher in die Richtung, gut, dass die beiden überhaupt miteinander geredet haben. Und Außenminister Maas mahnt eine weitere diplomatische Annäherung beider Länder an. Bei ThyssenKrupp wächst die Angst vor einer Zerschlagung des Konzerns. Dazu dürfe es nicht kommen, sagte Gesamtbetriebsratschef Segerath. Gemeinsam mit der Krupp-Stiftung und allen Aktionären wolle man versuchen, das Unternehmen zu erhalten. Arbeitsplätze müssten gesichert werden. Nach Vorstandschef Hiesinger hatte gestern auch Aufsichtsratschef Lehner das Handtuch geworfen. Ausländische Investoren hatten ThyssenKrupp zuvor unter Druck gesetzt und einen schnelleren Umbau des Konzerns gefordert. Die USA haben sich bei der Welthandelsorganisation über die Vergeltungszölle der EU beschwert. Sie würden gegen die Regeln der WTO verstoßen, hieß es aus Washington. Die Beschwerde richtet sich auch gegen China, Kanada, Mexiko und die Türkei, die ebenfalls Vergeltungszölle gegen die USA verhängt hatten. Auslöser dafür waren die Importaufschläge auf Stahl und Aluminium, die US-Präsident Trump im März eingeführt hatte. Die wiederum hält die US-Regierung für vollkommen rechtmäßig und begründet. Der Internationale Währungsfonds hatte die aktuellen Handelskonflikte gestern als größte Bedrohung für die Weltwirtschaft bezeichnet. Wer bei einer schlichten Banküberweisung witzig sein will, schreibt etwas Skurriles in den Verwendungszweck. Die Banken sind genervt, denn sie haben mehr Arbeit und je nachdem, was im Verwendungszweck steht, könnte auch mal die Polizei ermitteln. Mehr Infos hat Daniel Bresser. Kauft ihr den Revolver davon für Koks und Nutten oder für ein Tütchen Cannabis? Viele Spaßvögel überweisen ihr Geld an Freunde oder Kollegen gerne mit diesen Verwendungszwecken. Banken und der Zoll finden das gar nicht lustig. Sie sind genervt, denn sie müssen diese Überweisungen stichpunktartig prüfen. Auf den Verdacht von Geldwäsche oder Betrug zum Beispiel. Fachanwälte warnen außerdem, wer wiederholt grenzwertige Verwendungszwecke angibt, kann sein Bankkonto verlieren. Den Ärger kann man mit harmloseren Verwendungszwecken umgehen. Ein Vorschlag aus dem Internet: Geld stinkt nicht oder wer das liest, ist doof. Und das waren die Nachrichten mit Klaas Büker. Das Wetter. Und das hat Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Oder vielleicht einfach schönes Wetter heute. Würde nämlich für alle Sommerfans zumindest auch stimmen. Es gibt zwar ein paar Wolken, aber Schauer oder Gewitter sind selten. Und die Sonne kommt oft durch bei 25 bis 30 Grad. NRW Verkehr. Hier dauert es mindestens 4 Minuten länger. A1 Münster-Köln zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Schwerte 2 Kilometer stockend, 5 Minuten mehr. A1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen 4 Kilometer, 13 Minuten plus. A2 Dortmund-Hannover zwischen Flotow-West und Porta Westfalica 3 Kilometer, 11 Minuten mehr. A40 Essen-Dortmund zwischen Dortmund-Barob und der B1 1 Kilometer Stau plus 4 Minuten. A44 Kassel-Dortmund zwischen Warburg und Diemelstadt 6 Kilometer, 18 Minuten Zeitverlust. Und in der Gegenrichtung sieht es ähnlich aus. Und A61 Venlo-Mönchengladbach zwischen Mackenstein und Kreuz-Mönchengladbach 1 Kilometer Stau plus 8 Minuten. Radio Neandertal am Vormittag. Ach Mensch, das ist ja interessant, was wir gerade gehört haben. Ja, dann musst du einem Freund Geld überweisen und schreibst in einen Verwendungszweck irgendwas Lustiges rein. Zum Beispiel? Ja, waffenfähiges Plutonium oder danke für die Niere. Es klingt lustig, wir haben Spaß, aber für die Banken finden es gar nicht lustig. Die Banken müssen solche Verwendungszwecke jedes Mal der Polizei melden. So, wenn wir euch das Geld aus dem Sommergeldregen überweisen, steht da im Verwendungszweck Gewinn Sommergeldregen. Und als Betrag steht da 5.000 Euro. So viel gewinnt ihr in einer der nächsten 3 Runden Sommergeldregen. Bewerbt euch, dann habt ihr bald auch Sommergeldregen als Verwendungszweck auf eurem Konto stehen. Hier ist die landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Und als Verwendungszweck für diese Sendung schreiben wir am besten unsere Namen rein, oder? Kevin Zimmer und Katharina Teule. Danke.

couch to the counters of my kitchen. Maybe it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Unbegreiflich, komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass mich kurz sehen, hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Von jetzt so, hola. Mi nombre es Katharina Teula. Mi nombre es Kevin Zimmer. Otra cerveza, por favor. Jetzt klang gar nicht so schlecht, oder? Ganz toll, Kevin. Cosa si tratta loco amor? Das heißt gar nichts. War das schon italienisch oder was? Ich weiß es gar nicht, aber es klang, also ich könnte es auf Spanisch verkaufen an Leute, die nicht wissen, wie Spanisch funktioniert. Ja. Das war es mit meinen Spanischkenntnissen. Aber wir kommen ja auch ganz gut durch so einen Spanien-Urlaub. Ja, und wir machen nirgendwo so gern Urlaub wie in Spanien. Am liebsten natürlich auf Mallorca. 4,5 Millionen Deutsche haben vergangenes Jahr Urlaub auf der Insel gemacht. Es ist aber auch nur einfach sehr, sehr schön da. Ja, warst du schon mal auf dem spanischen Festland hier, Barcelona? Ja. Ah. Das ist eine super schöne Stadt, das ist eine meiner Lieblingsstädte, muss ich sagen. Direkt am Meer, kannst du auch sehr schön Sommerurlaub machen. Und vielleicht diesen gut aussehenden Alvaro Soler treffen. Achso, ich habe gedacht, du meintest mich jetzt, weil ich da öfter auch mal ganz bin. Sicher, dich sehe ich jeden Tag, danke. Alvaro Soler wohnt hier in Barcelona und wenn der singt, das ist wie Spanien Kurzurlaub, mal eben auf der Arbeit. Du sitzt gedanklich schon im Flieger nach Palma oder Barcelona, was auch immer. Was auch immer. Alvaro Soler und La Cintura hört ihr gleich. Und vorher gibt es ein paar Do's and Don'ts. Das war übrigens Englisch. Für euren Spanienurlaub von unserem Kollegen Timo Teichler. Taxi! Wer sich in Spanien ein Taxi nimmt, passiert ja meist direkt am Flughafen, der sollte nicht vorne einsteigen. Der Beifahrersitz ist für die Butterbrotdose und die Tageszeitung des Fahrers reserviert. Wer Hunger hat und nach einer Bar sucht, der sollte sich nicht vom Dreck auf dem Boden abschrecken lassen. Olivenkerne, Krümel und Co. werden auf den Boden geschmissen, stören nämlich nur auf dem Tisch. Manch einer sagt, je dreckiger der Boden, desto besser die Bar. In der wird auch gerne laut gesprochen, also beschwert euch nicht über Lärm. Die Spanier, die fallen einem auch gerne ins Wort. Wer Gesprächen nur einfach zuhört und stumm nickt, der wird komisch angeguckt. Nicht ins Wort fallen bedeutet nämlich Desinteresse. Und zahlt im Restaurant nicht getrennt, alle werfen zusammen. Oft gilt auch, wer zahlt, ist König. Und Vorsicht, wer eine Cola will, sollte auch Coca-Cola oder eben Pepsi-Cola verlangen. Nur das Wort Cola bedeutet nämlich Schwanz, also der eines Tieres. Radio Neandertal. Sommer bei uns. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight.

Mit Leslie Rademacher, guten Tag. Der Preisanstieg für Wohnimmobilien setzt sich unvermindert fort. Vor allem in den Metropolen haben die Preise für Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr zweistellig angezogen. So steht es in einer Analyse des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken. An der Spitze liegt demnach die Bundeshauptstadt Berlin. Im Rechtsstreit zwischen einem ehemaligen Förderschüler und dem Land NRW hat das Landgericht Köln dem Förderschüler Recht gegeben. Der heute 21-jährige Mann fordert Schadenersatz und Schmerzensgeld. Er sagt, dass er zu Unrecht als geistig behindert eingestuft wurde und dass ihm das Chancen verbaut hat. Das Land kann jetzt aber noch in Berufung gehen. Der seit Anfang Juli vermisste 13-jährige Junge aus Düsseldorf ist in Ratingen wieder aufgetaucht. Wie berichtet, war der Junge in einem Düsseldorfer Kinderheim untergebracht. Aufgewachsen war er in Ratingen. Deshalb hatte die Polizei die Suche nach dem 13-Jährigen vergangene Woche auch auf den Kreis Mettmann ausgedehnt. Heute Morgen hat ihn die Polizei schließlich am Berliner Platz in Ratingen gefunden. Der Junge sei wohlbehalten und es gebe auch keine Hinweise auf eine Straftat, sagt die Polizei. Der Junge sei schon mehrfach aus Kinderheimen abgehauen. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Ratingen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 52-Jährige gestern Abend mit seinem Rad auf der Metzkausener Straße Richtung Mettmann unterwegs. Ihm entgegen kam ein 17-jähriger Rollerfahrer, der über eine Kreuzung nach links abbiegen wollte. Bevor es dann zum Zusammenstoß kam, riss der Radfahrer den Lenker herum, verlor die Kontrolle und stürzte mit seinem Rad zu Boden. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert werden. Das Baden in den Seen der Region ist nicht ungefährlich. Davor warnt jetzt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, nachdem am Wochenende wieder ein Mensch im Karster See ertrunken ist. Es war der inzwischen 6. Tote in den Badeseen NRWs. Die DLRG warnt, selbst erfahrene Schwimmer können die Gefahren in einem See nicht abschätzen. Dort herrschen oft unsichtbare Strömungen und starke Temperaturschwankungen, die bei Schwimmern dann zum Kreislaufkollaps führen können, sagt die DLRG. Das waren die Nachrichten mit Leslie Rademacher. Und hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Wenn die Wolken jetzt über Mittag ein bisschen verschwinden, dann wird es auch wieder richtig sommerlich und sonnig. Wieder mit Sonnenschein pur bis zu 30 Grad. Aktuell sind 25 im Schwarzbachtal und 25 am Panoramabad in Nebiges. Morgen wird es dann nochmal genauso schön mit viel Sonne, aber mit bis zu 28 Grad nicht mehr ganz so warm. Donnerstag und Freitag wird es dafür wieder ein bisschen wolkiger. Die Temperaturen bleiben aber gleich. Es bleibt also sehr schwül. Und das Wochenende bleibt nach jetzigem Stand genauso wie jetzt. Das Radio Neandertal Stau-Update. A1 Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen 2 Kilometer Stau und A3 Richtung Köln zwischen Dreieck Langenfeld und Leverkusen-Opladen 2 Kilometer stockend. Gute Fahrt! Like all you need.

Obacht, eine Neuigkeit, die euch vom Stuhl hauen wird. Eine Nachricht, die euch komplett überraschen wird. Die Deutsche Bahn wird wieder unpünktlicher. Störende Nachrichten. Im Juni hatten ICEs und Intercities wieder mehr Verspätungen als im Mai und übrigens auch mehr als ein Jahr zuvor. Wir haben uns wieder fleißig die Beine in den Bauch gestanden, haben am Bahnsteig gefroren, haben Anschlusszüge verpasst. Ne? Und werden deshalb jetzt einfach auf den Flieger umsteigen und direkt in den Urlaub düsen. Das extra Urlaubsgeld gibt's im landesweiten Sommergeldregenstudio. Und zwar jetzt bei Kai Klüting. Wenn alles gut läuft, dann ist das so hoffentlich jetzt auch bei Kai. Kai, erstmal vorab, wunderschöner Vorname. Denke ich auch, der beste, den gibt. Da sind wir uns schon mal einig. Und du hast nicht nur einen guten Vornamen, sondern du hast auch einen guten Geschmack, was Reisen angeht. Du hast jetzt nicht diese Pauschalreise geplant, wie es viele machen. Du hast ein ganz besonderes Reiseziel. Montenegro. Jetzt musst du mir sagen, warum. Ich bin da per Zufall durch Nachbarn drangekommen. Vergleichbar, wunderbares Land. Mallorca, eine wunderbare Insel, aber Montenegro zieht mich unwahrscheinlich viel mehr, weil die Menschen dort noch ein Ticken freundlicher, kulinarisch wirklich super, erheblich günstiger, also auch was zum Sparen. Ganz tolles Urlaubsland. Kai, das klingt alles ganz toll, nur eine Sache ist ja eigentlich gar nichts für dich. Was zum Sparen brauchst du ja eventuell nicht mehr. Ja. Kai, ich wünsche dir viel Glück, das ist dein Sommergeld. Ja. 100 Euro. Weiter. 300 Euro. Weiter. 500 Euro. Weiter. 700 Euro. Weiter. 900 Euro. Stopp. Kai, wie viele Abende geht man von 900 Euro in Montenegro essen? 3 Wochen bestimmt. Dann wünsche ich dir guten Appetit. 900 klar, Euro. Ja! Hab ich. Super. Der Sommergeldregen. Sommergeldregen. 900 Euro Taschengeld für Kai für den Urlaub. Was darf es für euch sein? Mindestens 5.000 Euro sind noch garantiert in dieser oder in der nächsten Runde drin. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch bewerben. Viel Glück. Jetzt anrufen und gewinnen. Unsere landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. Die Leitungen sind geöffnet. Die aktuelle Spielrunde läuft. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns.

my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Do the same.